Perro, gua, bra, do. Auf dem Weg, die Augenlider scheinen, Träume werden, was du siehst. Wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist viel zu mies. Und ich schieß auf alle Hater, denn sie reden viel zu viel. Aber alles nur Gelaber, la la la la. Pass auf, wir sind wieder back, diese zwei im Geschäft, Antalya, relax. Ballern, krassere Mermis als Toni. Kennst mich nicht, nenn mich nicht Homie. Ich jage dich eine, du weißt, wir sind hungrig, fuck Mero, ich hole die Rolli. Date oder Date just. Bra, du weißt, dass du heute einen Date hast. Ballern auf Haters, wir sind wie Lakers. Jagen die Mio, wir bläst in Las Vegas. Meine Brüder sind hängen geblieben, doch wir sind am Liegen im Belleck, du Lelex. Ich habe kickende, tickende Brüder, die alles verficken. Ja, wir sticken mit dicken Amigos, mit assigen Blicken. Wenn wir nicken und schicken die Teils weg, weil sie rumzicken. Ja, ja, Meros Flow zu toppen, kannst du klicken. Redest du viel in meiner Gegend, deine Gegend, wo dich viele Jungs für Lilaner zersägen. Ja, ich zähle, rede gar nicht wie ihr, denn wir haben Pläne, leb im Digga, beschreib ihr, Papa. QDH, oh la la la la la la la la. QDH, oh la la la la la. Auf dem Weg, die Jagenlieder scheinen, Träume werden, was du siehst. Wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist viel zu mies. Und ich schieß auf alle Hater, denn sie reden viel zu viel. Aber alles nur genau. Mero, Bra, du zwei ficken wieder mies. Will die Batzen, ja, ich jage nur das Kies. Russell Sam ist meine City, ja, Habib. Rede nicht so viel, kriegst deinen Bogen oder Knie. Zieh dein Gibbet, ja, findet mich deine Sis-Dice. Digga, mein Style findest du bei keinem hier, weil Mero sein Rhyme Nummer 1, also geh weg. Frag meinen Birri, mein Bra, du, ja, ich zähl Geld. QDH City bis FFM. Mein Flow ist so assi wie Eminem. Ich mache die Scheine nur für die Fam. Digga, wo Schudi, der Grund, wie ich alle bin. Ich lade nach, drück ab in vollem Magazin. Meine Stimme, sie ist so heiß und brennt wie Benzin. Ich zersäg euren Flow einfach so aus Prinzip. Das ist Nummer 1, Russell Sam, Gatre de Wii. Ich baller die Reime, du weißt genau, ich bin zu Baba. Also komm mal runter, rede gar nicht so viel, lieber Para. Ich bleibe am Ball, Juan Mata oder Maradona. Komm mal, dicker Busch, ich steh mir da ein Paragas locker. QDH, oh la la la la la la la la. QDH, oh la la la la la. Aus dem Weg, die Jagenlieder scheinen, Träume werden, was du siehst. Wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist viel zu mies. Und ich schieß auf alle Hater, denn sie reden viel zu viel. Aber alles nur Gelaber, la la la la la la. Bruder, Natalia, auf die Schnelle aufgenommen. Die Leute sagen, direkt ist Hit geworden. Deswegen, Bruder, es sind die Kratzer. Es ist die Nummer 1, Bruder. Es ist die Nummer 1. Ey, Bruder. Ja, Bruder. Wer ist deine Krankheit?